Der Jäger und das Wichtchen von Balladen von Karl Spitteler. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Was huschelt im Garten? Was raschelt im Baum? Es ist doch kein Katz nicht und a Wiesel kaum. Na, wacht nur, du Lecker, du Kirschendieb! Du nimmst wohl fürs Erste mit nem Schrotschuss Vorlieb. Der Jäger raffte die Büchs von der Wand, schon hat er den knackenden Hahnen gespannt. Da flattert ein Röckchen, da zappelt ein Sprung, hops, wischt aus dem Kirschbaum ein Wichteljung. Der Flug durch die Luft hin geriet ihm wohl, es lag auf vier Beinen im Schwarzrübenkohl. Dort flennt es gar kläglich zum Jäger hinauf. Lieber Jäger, no, so hör uns doch auf. No, sei's nit so fuchsig, no, so sei's doch nit bös. Ich tu's ja nit wieder, dis schwör i eng gewiss. Der Jäger verübte ein Spitzbubengesicht. Auf solch eine Häsin schießt unser einer nicht. Und wenn's mir Art Wurzeln gleich mitgefressen hätt, verpusseln tät ich's, aber der schießen nett. Er stöhnte gar elend die folgende Nacht, hat nimmer geschlafen, nur auf Wichterl gedacht. Am andern Frühmorgen, um 5 Uhr schon, da baumelt im Kirschbaum zum Schelmenlohn ein seidenes Banderl mit nem Gulden von Gold, damit ihm das Wichterl noch mehr mausen sollt. Vergebens pirscht er den langen Tag, da fuhr gegen Abend ihr Strubbel durch den Hag. Adies, lieber Jäger, auf nimmer Wiedersehen! Das Gold und das Bandel wären besser nett geschehen. Wir Wichterln sind knorrig wie Weichselbuchsholz, zum Stehlen freiwillig, zum Nehmen zu stolz. Ende von Der Jäger und das Wichtchen. Aufgenommen von Color.